hier hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 96. Mit Sandy Nelson, Steve Wariner, Jimmy Herring, Joe Liggins, Roosevelt Sykes, Big Spiderbacker, Braddy McKay and the Neurotypicals, Brad Sachs, Jimmy Van Eaton, Pat Black Sam und Henry Roth Johnson, Bo Diddley, Al Cohn und Sue Sims, Nate Wood und Quinn Sternberg. Quinn Sternberg ist ein Kontra- und E-Bassist. Ursprünglich aus Indiana kommend, hatte er die heute fast schon obligatorische Ausbildung an einem der vielen Musikschulen in den USA, bei denen er natürlich auch einen Abschluss machte. Nach 7 Jahren in New Orleans und 4 Alben unter eigenem Namen, unter eigenem Label, lebt er jetzt im preiswerteren North Carolina. Von seinem 2023er Album Walking on Eggshells habe ich als Eröffnung Ripple ausgesucht, mit dabei Nahoon Sidibil an der Gitarre, den wir noch einmal im Verlauf dieser Folge von Framats Musikalisches Fundbüro hören werden, und der Schlagzeuger und Multiinstrumentalist Nate Wood, der mit seinem Soloprojekt vor diese Folge beenden wird. Nach Bassisten Quinn Sternberg stellte sich der Schlagzeuger Sandy Nelson aus Kalifornien vor. Von 1938 bis 2022 lebte er, hatte 2 große und mehrere mittlere Hits. Die beiden bekanntesten hörten wir soeben: Teen Beat von 1959. Im Jahr zuvor hatte der Jazzdrummer Cozy Cole einen Überraschungshit mit Topsy gehabt. Möglicherweise kam irgendein Produzent auf die Idee, dass man das mit einem jungen Rock'n'Roll-Schlagzeuger wiederholen könnte. Und von 1961 hörten wir Let There Be Drums, das meiner Meinung nach in den 70er Jahren mal für irgendeine Titelmelodie für ein Magazin, entweder Jugend- oder Politikmagazin im Westfernsehen, herhalten musste. Nach Bass und dem Schlagzeug widmen wir uns wie so oft der Gitarre. 2 Gitarristen mit Aufnahmen von 2011 und 2013. Steve Wariner mit Telekinesis bezieht sich schon im Titel auf das dort gespielte Instrument, nämlich den Telecaster. Jimmy Herring, der schon bei der Derek Trucks Band, den Allman Brothers und den Überbleibseln der Grateful Dead spielte, hat den Bilgewater Blues.

Im April 1945 nahm Pianist und Sänger Joe Liggins The Honey Dripper Part 1 and 2 für Exclusive Records auf, das im Jahr davor gegründet wurde. Von September 1945 bis zum Januar 1946, also 18 Wochen, befand sich die Platte auf Platz 1 der Rhythm and Blues Hitparade und wurde erst vom Orchester Jimmy Lunceford von dieser Position verdrängt, übrigens mit einer Coverversion dieses Liedes. Wir hören aber jetzt nicht Joe Liggins oder wir hörten nicht Joe Liggins Originalversion von 1945, sondern seine für Specialty Records 1950 neu eingespielte Version. Danach schloss sich eine der zahlreichen Coverversionen des Hits an. 1946, also relativ zeitnah, hängte sich Pianist und Sänger Roosevelt Sykes an dieser Erfolgswelle. Dessen Spitzname war schon seit den späten 20er oder frühen 30er Jahren The Honey Dripper, weil er mal The Honey Dripper Blues aufgenommen hatte, ein komplett anderes Lied. Erwähnenswert ist, dass das kleine Label Exclusive Records über ein eigenes Presswerk verfügte, daher unabhängig produzieren konnte, aber auch gerade deswegen 1950 pleite ging, als die Plattenproduktion von Shellac auf Vinyl umstellten. Es folgen wiederum zwei Versionen des gleichen Liedes. Diese sind aber vom Aufnahmetermin nicht etwa ein paar Jahre wie beim Honey Dripper auseinander, sondern über 80 Jahre. Zuerst Big Spiderbacke and his Gang Jazz Me Blues von 1927, gefolgt von der Sängerin Brady McKay and the Neurotypicals, an der Gitarre übrigens Nahum Zibidel, der ja schon mit Quint Sternberg spielte. Nochmal Jazz Me Blues. Thank you. Relativ am Anfang dieser Folge von Framats musikalisches Fundbüro spielte ich zwei Solotitel des Rock'n'Roll-Dramas Sandy Nelson. Der war einst nur einer der zahlreichen namenlosen Studiomusiker, bevor er als Bandleader und Solomusiker in den Vordergrund rückte. Trommelte er unter anderem auf To Know Him Is To Love Him von Phil Spector's Teddy Bears oder Alley Oop von den Hollywood Argyles. Im Gegensatz zu Sandy Nelson blieb der im Februar 2024 verstorbene Jimmy Van Eaton im Hintergrund. Zwei Instrumentals von 1959 und 60 habe ich ausgewählt. Einmal als Begleiter des Gitarristen Brad Sachs auf 706 Union Avenue für Sun Records. Das war auch gleich die Adresse von Sun Records. Für Brad Sachs galt Ähnliches wie für Jimmy Van Eaton, der allerdings Experten als Schlagzeuger für Jerry Lee Lewis bekannt war. 1960 spielte Jimmy Van Eaton schließlich auch eine Soloplatte ein. Beatnik auf dem Rita Records Label, ein relativ kleinen Label von Billy Lee Riley. Und man vereinte sich unter alten Sun Records Kollegen. Auf der Aufnahme von Beatnik hören wir Roland Jaynes, der auch mit Jerry Lee Lewis Bass spielte, beziehungsweise Gitarre, und Billy Lee Riley. Ja, in dieser Band war ja einst Jerry Lee Lewis nur als Pianist tätig. Plattenproduzent Peter B. Lowry gründete sein kleines Folklore-Label Trix Records 1972. Da verschwand das Interesse an authentischer afroamerikanischer Bluesmusik in den USA so langsam, was zur Folge hatte, dass das Label schon 1978 wieder die Produktion einstellen musste. Spezialisiert hatte sich Lowry bei seinen Veröffentlichungen auf Fingerpicking-Blues vom Südosten der USA, dem sogenannten Piedmont Blues. Anfang der 70er Jahre waren das Gitarren- und Mundharmonika-Duo Brownie McGee und Sonny Terry immer noch sehr erfolgreich, vor allem in Europa. Eine ähnliche Musik machten auch der Harmonikaspieler und Sänger Peg Leg Sam und der Sänger und Gitarrist Henry Ruff Johnson, die allerdings im Gegensatz zu Terry und McGee nie außerhalb der USA spielten und dort auch eher in einem begrenzten geografischen Raum. Who Do You Love, Irene war ein Traditional, das wohl auch Bo Diddley schon in den 50er Jahren kannte und für seinen Geschmack variierte. Irene, come on, don't give me no joy. Tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I have stomped me a rattlesnake and made me a whip. Why got that, baby, don't you use your lips? Now, who do you a tombstone mine. Mean man, Annie, I don't mind. Tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? A little trick. Tell me, who do you love? Who do you love? Oh, do you love? Who do you love? Who do you love? Little Nancy Eddie Cope, a white petticoat. Red nose, as long as she stands, boy, the shorter she grows. Who do you love? Oh, do you love? Oh, do you love? Oh, do you love? Irene, come on, let's take a little trip. When you get that shit, he's on clown. Oh, tell me now, who do you love? When you get down, let me tell you, brother. I talk about your sister, I talk about your mother. Tell me now, who do you love? Tell me, who do you love? Tell me, brother, who do you love? I tell me, who do you love? Tell me, who do you love? I tell me, who do you love? barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tombstone hand and a graveyard mind, just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She says, ooh, wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love? ...1973 trafen sich die ehemaligen Woody Herman-Saxophonisten Al Cohn und Sue Sims zu einer Platten-Session. Unterstützt wurden sie dabei durch den Pianisten Jackie Byard, dem Bassisten George Duvier, und am Schlagzeug saß Meloise, Name des Tracks Mama Flossie, Name des Albums Body and Soul. Thank you. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie angekündigt, Schlagzeuger und Multiinstrumentalist Nate Wood, der auf Rabbit alle Instrumente simultan spielte. Keine Overdubs, nachzuprüfen und zu bestaunen auf YouTube. Ja, was spielte er da? Natürlich das Schlagzeug. Dann einen Precision Bass sowie zwei Keyboards. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit Nate Wood und seinem Stück Rabbit.